Wir haben doch bereits vor dir Gesandte gesandt. Unter ihnen gibt es manche, von denen wir dir berichtet haben. Und unter ihnen gibt es manche, von denen wir dir nicht berichtet haben. Kein Gesandter kann ein Zeichen bringen, außer mit Allahs Erlaubnis. Wenn dann Allahs Befehl kommt, wird der Wahrheit entsprechend entschieden, und verloren haben dann diejenigen, die Botschaft für falsch erklären.